Es ist 7 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Sebastian Ehl. Guten Morgen. Ich würde mal sagen, es zieht gerade ein Hurricane auf über Jamaika. Es ist fast alles wieder streitig gestellt. FDP-Vize Kubicki sieht einen schwierigen Tag auf die Jamaika-Sondierer zukommen. Heute sollen die Vorabgespräche der möglichen Koalitionspartner beendet werden, mit ersten Eckpunkten für einen Koalitionsvertrag. Dirk Rodenkirch, WDR Berlin. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer meinte, er müsse sich die Wetterlage für Jamaika noch durch den Kopf gehen lassen. Groß weitergekommen sei man nicht. Heute müsse es einen ziemlichen Sprung nach vorne geben. Die Themen Migration, Finanzen, Verkehr und Klima werden die harten Klopper bleiben, so Scheuer. Sein Parteikollege Alexander Dobrindt erklärte, dass er für den heutigen letzten Tag nichts ausschließt, im positiven wie im negativen Sinne. Die schwarz-gelbe Landesregierung will heute ihr sogenanntes Entfesselungspaket in den nordrhein-westfälischen Landtag einbringen. Mit dem Gesetz sollen unnötige Vorschriften abgeschafft werden, wie aus ihrer Sicht die Hygieneampel. Außerdem geht es in einer Aktuellen Stunde im Landtag um die Vorwürfe gegen das Management des Köln-Bonner Flughafens. Dort soll unter anderem eine Millionensumme ohne Gegenleistung geflossen sein. Stefan Lauscher, WDR Landespolitik. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Flughafenchef Garvens bestreitet die Vorwürfe. Die Debatte beantragt haben die Grünen. Sie wollen auch wissen, warum die Landesregierung den amtierenden Flughafenaufsichtsratschef Bodewig, SPD, der einen Prüfbericht in Auftrag gegeben hatte, durch den CDU-Politiker Merz ersetzen will. Die Grünen sagen, es entstehe der Eindruck, dass dadurch die notwendige Aufklärung verhindert werden soll. Fußballfans können sich ab 10 Uhr erneut für Karten für die Spiele der Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland bewerben. In der ersten Phase hatte der Fußballverband FIFA mehr als 600.000 Tickets im Losverfahren verkauft. Markus Sambale, WDR Moskau. Angeboten werden Tickets für alle 64 WM-Spiele. Doch es gibt einen Haken. Bislang stehen nur die Termine fest, nicht aber wer gegen wen spielt. Ausgelost werden die WM-Gruppen nämlich erst in 2 Wochen. Die günstigste Karte für ein Gruppenspiel kostet $105. Die Preise gehen rauf bis $1.100 für die höchste Kategorie beim WM-Finale. Jetzt weitere Meldungen im Überblick. Im Fall des in einer Dessauer Polizeizelle verbrannten Asylbewerbers Uri Jallo sind neue Details bekannt geworden. Das ARD-Magazin Monitor zitiert aus Ermittlungsakten, aus denen hervorgehe, dass der Mann 2005 getötet wurde. Demnach kommen mehrere Gutachter zu dem Schluss, dass ein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher ist als die These, Jallo habe sich selbst angezündet. Tausende Menschen haben gestern Abend in der österreichischen Hauptstadt Wien mit einer Lichterkette gegen rechts demonstriert. Der Protest richtete sich gegen eine mögliche Regierungsbeteiligung der FPÖ. Nach der Parlamentswahl vor einem Monat zeichnet sich in Österreich eine Koalition aus der konservativen ÖVP und der FPÖ ab. Der Millionenverlust der Documenta wurde ausschließlich am Standort Athen eingefahren. Die Stadt Kassel hat nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt, dass dort die Budgets überzogen wurden. Die Folge: ein Defizit von mehr als 5 Millionen Euro. WDR aktuell. Aus der Region. Der Landesvorsitzende der Partei Die Rechte steht heute wegen Volksverhetzung und Beleidigung vor dem Amtsgericht. Der Bielefelder Sascha Kreuzig hatte den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Herford-Detmold, Matityahu Kellich, im Internet als frechen Juden bezeichnet. Oliver Jürgens, WDR Bielefeld. Für Matityahu Kellich steht fest, dass der Ausdruck frecher Jude vor allem von Hitler und führenden Leuten des Dritten Reichs herablassend und beleidigend eingesetzt worden war. Der pensionierte Detmolder Musikprofessor will mit der Anzeige auch ein politisches Zeichen setzen. Nazisprache habe in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, so Kellich. Der rechte Politiker und Landesvorsitzende der Partei Die Rechte, Sascha Kreuzig, ist einschlägig vorbestraft. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen: anfangs ein bisschen Sonne, später wird es dann eher trüb, dazu kann auch mal ein Schauer fallen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 Grad in Arnsberg, Witten und Ratingen können auf 10 Grad kommen. Morgen geht's in Sauerland und Eifel mit Regen los, später dann im ganzen Land mehr Sonne als Wolken und wieder recht milde 8 bis 11 Grad. Das war WDR aktuell. Und hier ist WDR 4 mit der Verkehrslage. Kurz nach 7. Bastian hat alle Staus ab 6 Kilometer. Guten Morgen. A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Löwenich und Kreuzköln-Nord. 6 Kilometer stockender Verkehr, dauert etwa 20 Minuten länger. Eine Stunde länger brauchen Sie auf der A2 Oberhausen Richtung Dortmund zwischen Herten und Kreuz Dortmund-Nordwest. Ein Unfall, 10 Kilometer Stau. A40 Venlo Richtung Duisburg zwischen Kreuz Moers und Rheinbrücke Neuenkamp. 6 Kilometer Stau, halbe Stunde. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Dümten und Essen-Zentrum 9 Kilometer Stau, auch eine Stunde. Ich muss kurz einen Schluck Tee trinken. Oh, das kleine Fröschchen. So, A43 Münster Richtung Wuppertal zwischen Recklinghausen-Herten und Herne-Eickel. 6 Kilometer stockender Verkehr, gut 20 Minuten dauert das. Dann A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz Neues-West, 7 Kilometer stockend. A57 Nemwegen Richtung Köln zwischen Kreuz Kamp-Lindfort und Krefeld-Oppum, 15 Kilometer stockend, dreiviertel Stunde. Und A59 Bonn Richtung Köln, Bonn Richtung Köln zwischen Dreieck St. Augustin West und Flughafen. 10 Kilometer Stau, 20 Minuten. Was ist denn los hier? Ich bin fertig. WDR 4. WDR 4. Mein Morgen. Mit Heike Knispel und Bastian Bender. Ja, und ich weiß nicht, ob Herr Bender einen Tee hatte oder ob der Tee zu dünn war. Unser Kaffee auf jeden Fall, der hat heute einen IQ von 120. Ja, mindestens. Heute ist ja Tag der Philosophie. Da feiern wir die kleinen Weisheiten des Lebens. Ja, und wir feiern auch schlaue Menschen und schlaue Nichtmenschen, so wie Yoda, den Jedi-Meister aus Star Wars. Auch sehr weise. Nicht versuchen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Recht hat er. Also versuchen wir jetzt nicht Madness mit Our House zu spielen. Nein, wir machen es einfach. WDR 4. Meine Lieblingshits. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Think of what I'm saying. it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. The Beatles bei WDR 4, 7:12 haben wir und das geht jetzt ganz schnell, ja. In 38 Tagen ist Heiligabend. Das sehen wir in den Schaufenstern und in den Werbespots. Oder hier auch das Postamt des Christkinds hat wieder aufgemacht in 51777 Engelskirchen. Das ist im Bergischen Land. Kinder schreiben hin und das Christkind antwortet höchstpersönlich. Die Weihnachtsbaumsaison läuft auch. Jeder dritte deutsche Baum kommt aus dem Sauerland. Zum Beispiel von Andreas Osebold aus Schmallenberg-Werpe. Wir ernten ca. 600 Bäume am Tag, die dann auch komplett fertig dann am Hof in der Palette stehen. Boah, und wird denn 2017 ein guter Jahrgang? Ja, gute Qualität, satte Farben, super Nadelstruktur, sagen die Produzenten. Etwas tannig im Abgang, ja? Ja, ein bisschen. Gestern haben sie die Presse eingeladen, um sozusagen auf ihre Hochsaison hinzuweisen. Und Eberhard Hennecke hat uns da gesagt, welche Bäume der Kunde besonders schätzt. Weniger Protz, mehr Platz. In der Größe 1,50 Meter bis 1,75 Meter. Nicht der wohnzimmergroße 2 Meter, 2,25 Meter große Baum. Also da ist sicherlich ein Wandel zu spüren. Aha, und was kommt bei Benders ins Haus? Ja, normalerweise in der Tat groß und gut duftend, aber dieses Jahr gar kein Baum, weil ich so viel Familienfahrerei habe. Da wollte ich mir diese pieksenden Nadeln und Socken auch ersparen einfach. Hier ist WDR 4 am 16. November, also im Herbst. Aber die Weihnachtsvorbereitungen in Nordrhein-Westfalen sind unaufhaltbar, haben wir gerade gelernt. WDR 4, mein Radio für Nordrhein-Westfalen. She never took the train alone. She hated being on her own. She always took me by the hands and say she needs me. Never wanted love to fail. She always hoped that it was real. She'd look me in the eyes and say, believe me. And then the night becomes the day, and there's nothing left to say. If there's nothing left to say, then something's wrong. Oh, tonight killed me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful. Oh, tonight you killed me with your smile. So beautiful and wild. So beautiful and wild. And as the hands would turn with time, she'd always say that she was mine. Smile to see that she's gone, but in a whisper she'd arrive and dance into my life like a music melody, like a lover's song. Inside, it's who you are. Oh, tonight. WDR4-Lieblingshit aus den 70ern. You turn my night into days, lead me mysterious ways. You made me feel like a new man. It's like I'm born once again. It's you, I know it's you. You cause desire and pain, tangle me up in your chain. You make me the slave of your love, but it feels like heaven above. It's you, forever you. And it's a real good feeling. You got me rocking and reeling. You got me begging and stealing for your sweet love. And it's a real good feeling. You got me rocking and reeling. You got me begging and stealing for your sweet love. Is filling the air. I need you, you know that I care. You are the one I adore, leaving me begging for more. It's you, I know it's you. But it's a real good feeling. You got me rocking and reeling. Begging and stealing for your sweet love. And it's a real good feeling. You got me rocking and reeling. You got me begging and stealing for your sweet love. WDR 4, 19 Minuten nach 7, Morgenstund hat Gold im Mund und das heute besonders, denn heute ist der Tag der Philosophie. Damit will die UNESCO die Bedeutung der Philosophie in unserem Bewusstsein stärken. Philosophie übersetzt die Liebe zur Weisheit und so haben wir voller Liebe gefragt, welche Weisheiten begleiten Sie denn so durch Ihr Leben? Ich bin mein Kleinester aus Mülheim an der Ruhr und meine Superweisheit ist, wenn du vom Leben einen Tritt in den Arsch triffst, nutzt den Schwung nach vorne aus. Hallo, mein Name ist Katja aus Gefelsberg und bei mir ist es kein Sinnspruch, sondern ein Zitat von Marilyn Monroe, was mich eigentlich immer durch den Alltag begleitet und zwar: Unvollkommenheit ist Schönheit, Wahnsinn ist Genialität und es ist besser, absolut lächerlich zu sein, als absolut langweilig. Ach, schöner Spruch. Und auch Silvia Dreier aus Oberhausen hat die 0800 5678 444 gewählt und das hier ist ihr Sinnspruch. Auch das ist Kunst und Gottes Gabe, sich an ein paar sonnenhellen Tagen, sich so viel Licht ins Herz zu tragen, dass wenn der Sommer längst vergeht, das Leuchten noch besteht. Wie schön. Ach, und wo wir schon bei der Hoffnung auf die Sonne und das weiter bestehende Leuchten sind, auch Udo L. aus Gronau hat seinen Sinnspruch, nämlich egal wie schlimm es ist, hinterm Horizont geht's weiter. Für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unschlagbar, ein paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Spur. Wir waren so richtig Freunde für die Ewigkeit, es war doch klar. Bis es dunkel war. Und dann war's passiert, hab es nicht kapiert, ging alles viel zu schnell. Doch zwei wie wir, die dürfen sich nie verlieren. Town. And every

A42 Dortmund Richtung Kamp-Lindfort zwischen Herne-Börnich und Herne-Wanne. 8 Kilometer stockend, gut 20 Minuten. Auch gut 20 auf der A46 Heinsberg Richtung Düsseldorf zwischen Jüchen und Kreuz-Neuss-West. 7 Kilometer stockend. A57 Nemwegen Richtung Köln zwischen Kreuz-Mörs und Krefeld-Oppum. Ein Unfall, mehr als 10 Kilometer Stau, dreiviertel Stunde. A59 Dienstlaken Richtung Duisburg zwischen Duisburg-Walsum und Kreuz-Duisburg. 8 Kilometer Stau, eine Stunde. Und A59 Bonn in Richtung Köln zwischen Dreieck St. Augustin West und Flughafen. 10 Kilometer Stau, 20 Minuten dauert es hier länger. Ja, und wenn immer wieder nach bunten Farben ist, kann ich nur sagen, fahren Sie nach Düsseldorf, da beginnt heute die Art-Kunstmesse. Das Wetter ist heute nämlich wieder grau statt bunt bei uns im Ruhrgebiet und Rheinland. Bisschen Sonne, bisschen Regen, 12 Grad maximal. Jetzt 6 in Fröndenberg, 7 in Köln, Emmerich 9. Aber morgen soll es ja ein bisschen bunter werden bei uns. Ja, so ein bisschen Gelb kommt dazu. Es gibt zwar erst Regen, aber dann kommt auch mal länger die Sonne raus bei bis 11 Grad. Samstag gibt es 9 Regen und im Hochsauerland Schnee. Ja, der Herbst nimmt seinen Job sehr ernst. Wir auch. Heike Knispel und Bastian Bender hier morgen. WDR 4. Mein Radio. Für Nordrhein-Westfalen. Nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.

auf Kunst über WDR 4, 7.47 Uhr haben wir. Der rechte Spruch zur rechten Zeit erfreut das Herz den ganzen Tag. Wo hast denn den her? Habe ich mir gerade ausgedacht. Hm. Passt aber doch super zu unserem Thema heute, am Tag der Philosophie. Wir blicken hier auf Sinnsprüche, Alltagsphilosophie. Und wie wir heute hören, hat fast jeder ganz schnell solche Sprüche parat, oder? Muss ich doch mal sagen, ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen Sprüchen, weil die sind oft so allgemein, dass sich dann keiner dran hält. Wie meinst du das? Carpe diem, nutze den Tag. Ja, hängt in, glaube ich, 1000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und dann sitzen die Leute den ganzen Abend vorm Fernseher. Also was bringt denn der Spruch? Stimmt, die Frage haben wir aber auch gestellt an Dr. Christian Lüttke. Er ist studierter Philosoph, also Dr. Phil und Psychotherapeut. Was meint er denn? Was nutzen uns philosophische Sprüche wie Et het nur immer jod je jange oder Eile mit Weile? Es ist tatsächlich ganz wichtig, dass wir eine solche Alltagsphilosophie haben. Philosophie heißt ja nichts anderes, als die Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu lieben. Und dann kann das sehr hilfreich für uns Menschen sein, wenn wir ganz kurze, knappe Leitsätze haben, aus denen unglaublich viel Lebenserfahrung eines Menschen spricht. An denen kann ich mich orientieren und sie machen mir Mut, sie machen mir Hoffnung und sie können dann in wesentlichen Teilen mein Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Aber manche Alltagsweisheit klingt dann doch wie so Lebensweisheiten von der Oma. Ne? Die hat auch immer gesagt, Kind, bis du verheiratet bist, ist alles wieder gut. Man könnte sagen, das klingt so wie der Spruch der Oma, aber das ist gar nicht verkehrt, denn Oma hat oft recht gehabt, wenn wir davon ausgehen, dass die Großmütter eben auch sehr lebenserfahren gewesen sind, mit vielen Krisensituationen, Schwierigkeiten im Leben zurechtgekommen sind, dann sind diese Ratschläge wirklich ein Großteil ihrer Lebenserfahrung und ich mache das bis heute, wenn ich manchmal in schwierigen Situationen dann überlege, was hätte meine Oma jetzt gesagt, liege ich eigentlich schon sehr nah dran an einer guten Lösung. Und welche Alltagsweisheit hilft Christian Lüttke dann selber häufig weiter? Also für mich eine meiner wichtigsten Alltagsphilosophien ist ein Leitsatz, trau lieber deiner Kraft als deinem Glück. Das heißt, wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken verlassen, gucken, was wir schaffen können, dann ist das immer besser und bringt mich weiter im Leben, als darauf zu warten, dass irgendein glücklicher Umstand eintritt, der mir dann in dieser Situation hilft. Das sagt der Psychotherapeut und Philosoph Christian Lüttke über Alltagsphilosophie und Sinnsprüche. Und um die kümmern wir uns ja heute am Tag der Philosophie hier bei WDR 4. Ooh, baby, I love your way, every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way, every day. Shadows grow so long before my eyes. But don't, oh no,

machine, dreaming of the Chevy and the old blue jeans, but they never kill the thrills we got. Burning up to the crocodile rock, learning fast as the weeks went past. We really thought the crocodile rock would last. Well, crocodile rock, a song of shock, and when your feet just can't get still. Vor acht, gleich die Nachrichten, WDR aktuell bei WDR 4 und dann Bonnie M.